Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Nadine Klein und ich hab's Gott sei Dank noch rechtzeitig von meiner Decke draußen auf der Wohnheimswiese hier am Campus Süd noch ins Studio geschafft. Ja, zum Glück, denn wir haben in dieser Woche wieder einige Neuansteiger, die ich auch persönlich eigentlich ganz cool finde, und natürlich auch wieder eine neue Nummer 1. Klar, wird ja auch schnell langweilig so nach einer Woche. Ja, jetzt beginnen wir aber erstmal mit der Nummer 11, wie immer. Und auf dieser und auf der Nummer 11 befinden sich in dieser Woche Royxop und Robin mit Do It Again. I don't wanna stop, I know I should. von der 8 auf die 11. Royce Cobb und Robin mit Do It Again. Ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht spielen. Die Campus-Charts sind natürlich noch nicht zu Ende, denn wir sind ja jetzt erst bei Platz 10. Und dort sind in dieser Woche unsere ersten Neueinsteiger. Und zwar The Antlers mit ihrer Single Hotel. Und The Antlers bestanden zunächst eigentlich nur aus einer Person, nämlich Peter Silberman. Und der hat die ersten beiden Alben sozusagen aus einer persönlichen Krise herausgeschrieben. Mittlerweile sind The Antlers aber zu dritt und von ihrem aktuellen Album Familiars habt ihr die Single Hotel diese Woche auf Platz 10 gewählt. In the hotel, unser Platz 10, The Endless mit Hotel. Ich finde das eigentlich ganz schön und ich glaube, das lässt sich so richtig gut draußen hören, wenn man so abends so ein bisschen in der Sonne nochmal eindösen will. Naja, wenn es euch gefallen hat, weiterwählen und weitervoten auf www.campuscharts.de. Kommen wir zu unserer ersten Neuvorstellung. Und zwar ist es in dieser Woche John Hopkins featuring Lulu James mit We Disappear. John Hopkins ist ein britischer DJ und Musikproduzent und hat letztes Jahr sein Album Immunity veröffentlicht. Jetzt folgt die Single-Veröffentlichung. Am 27. Juni gibt es die dann auch zu kaufen und dort wird unter anderem ein Remix von Moderat drauf sein. Darauf bin ich ja persönlich mal sehr gespannt. Aber jetzt gibt's erstmal John Hopkins featuring Lulu James mit We Disappear. Neu 1. We'll be right back. John Hopkins featuring Lulu James unsere erste Neuvorstellung heute. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, natürlich fleißig voten, aber ihr könnt ihn auch relativ bald auf einem Festival sehen, und zwar auf dem Melt Club Weekender in Köln. Der ist schon in 4 Tagen, also wenn ihr ein bisschen spontaner seid und John Hopkins unbedingt sehen wollt, dann könnt ihr euch das ja mal überlegen, ob ihr da noch hingeht. Von der 10 auf die 9 steigt in dieser Woche Jack White mit Lazaretto. Und das lässt mich doch vermuten, dass ihr meinen Aufruf von letzter Woche, ihn doch bitte weiterzuwählen und höher einsteigen zu lassen, erhört habt. Dann möchte ich an dieser Stelle Danke sagen. Und jetzt hört ihr ihn, Jack White mit Lazaretto. 9. Jack White mit Lazaretto steigt in dieser Woche von der 10 auf die 9. Und auf der 8 haben wir einen weiteren Neueinsteiger, und zwar sind das Future Islands mit Spirit. Und das ist eine Single-Auskopplung aus ihrem aktuellen Album Singles. Nicht sehr kreativ, aber wer weiß, vielleicht ist das Album ja auch ganz gut. Ich werde es mir bestimmt mal anhören. Ich finde die Single persönlich auch eigentlich ganz cool. Also, hier sind sie jetzt, Future Islands mit Spirit. 9-2. Unser Platz 8, Future Islands mit Spirit. Fink ist ein britischer Sänger, der vor allem viel mit Akustikgitarre arbeitet und unter anderem von Beck inspiriert wurde. Beck war ja auch schon sehr lange hier in den Campus Charts vertreten. Vielleicht ist Fink damit ja auch ein gern gesehener und vielleicht auch erfolgreicher Campus Charts Anwärter. Wir werden es sehen. Er ist auf jeden Fall diese Woche unsere zweite Neuvorstellung. Und jetzt hört ihr ihn, Fink, mit Looking Too Closely. Neu 2. Yourself, hurt yourself. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself by looking too close. Ja, da bin ich mir ja fast sicher, dass einigen von euch das zumindest ganz gut gefallen hat. Vielleicht sehen wir Fink mit Looking Too Closely ja schon nächste Woche in den Platzierungen. Vom Campus-Charts Treppchen verstoßen wurden in dieser Woche The Pains of Being Pure at Heart mit Eurydice. Sie fallen in dieser Woche brutal auf die 7. Everything there when I The Pains of Being Pure at Heart mit Eurydice. The Pains of Being Pure at Heart, eine Band mit einem sehr langen Namen und die eigentlich nur als Geburtstagsgag gegründet wurde, fällt in dieser Woche auf die 7. Kommen wir zu einem weiteren Neueinsteiger und zwar ist das in dieser Woche Kishibashi mit Philosophize in It, Chemicalize with It. Kishibashi ist jetzt aber nicht wirklich ein Name, sondern eher der Name eines Musikprojektes. Aber sein Begründer heißt es eigentlich auch nicht viel anders. Der heißt nämlich Kei Ishibashi. Naja, auf jeden Fall fandet ihr die Single richtig gut. Kann ich bestätigen, finde ich auch ganz gut. Und ihr habt sie direkt aus den Neuvorstellungen heraus auf die 6 geholt. 6. Geigen und Gitarren und alles Mögliche durcheinander gemischt. Das ist Kishibashi mit Philosophize in It, Chemicalize with It, unser Platz 6 in dieser Woche. Und ich habe natürlich noch weitere Neuvorstellungen für euch. Unsere dritte Neuvorstellung sind M185 und die kommen aus Wien und mit ihrer Single Soon, die ich euch jetzt vorstelle, haben sie auch ein eigenes Maskottchen ins Leben gerufen, also mit dem Video. Da ist nämlich Big Muff zu sehen. Ja, das ist das Maskottchen. Das ist so ein Männchen mit so einem großen Kasten auf dem Kopf und da sind so Knöpfe dran, die kann man drehen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was das sein soll. Aber die Fans können sich das auf jeden Fall als 3D-Druck bestellen. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Jetzt hört ihr aber erstmal das Lied zu Big Muff und zwar M185 mit Soon. Das Lied um Maskottchen Big Muff. Das waren M185 mit Soon, unsere dritte Neuvorstellung heute. Die Wild Beasts machen bei diesem ganzen Trubel und Getausche und Rausgemobbe und was weiß ich alles in den Campus Charts, machen die einfach nicht mit. Die bleiben beständig auf Platz 5, wie letzte Woche Wild Beasts mit A Simple Beautiful Truth. Woman, we don't need to pretend anymore. It's real, it's real. Let your loving be the proof. I can tell it is the truth. That feel, that feel. There's a beauty out there. You just gotta know it's there. Yeah, let your loving be the proof. Wild Bees mit A Simple Beautiful Truth auf der Nummer 5 diese Woche, so wie letzte Woche auch. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen hat euch scheinbar ja doch nicht so schlecht gefallen. Ihr wollt den Jungs nochmal eine Chance geben und sie zumindest ein bisschen am Campus-Charts-Treppchen stüffeln lassen. Sie befinden sich nämlich auf Platz 4 mit ihrer Single Das Unglück bin ich. Uns im Neonlicht, ich sah ein Lächeln auf deinem grünen Gesicht. Doch wenn du glücklich sterben möchtest, verlieb dich besser nicht in mich, denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Hätte ich einen Hund, er würde mich beißen. Hätte ich eine Tochter, sie würde ausreißen. Hätte ich einen Job, ich würde ihn verlieren. Wohnte ich in den Tropen, ich würde erfrieren, denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich, das Unglück bin ich, ja, das Unglück bin ich. Tatsächlich bin ich doof, ich bin nicht seriös, ich bin verantwortungslos. Lass dich nicht von meinem Aussehen wenden. Du solltest sofort die Affäre beenden. Eine letzte Warnung spreche ich aus. Setz dich in ein Taxi und fahre nach Haus. Es sei denn, du bist nicht gerne allein und hast große Lust, mit mir unglücklich zu sein. Denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Ein Hund, er würde mich beißen. Hätte ich eine Tochter, sie würde ausreißen. Hätte ich einen Job, ich würde ihn verlieren. Wohnte ich in den Tropen, ich würde erfrieren. Denn das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Das Unglück bin ich. Ja, das Unglück bin ich. Liga der gewöhnlichen Gentlemen mit Das Unglück bin ich. Aber so unglücklich läuft es für die Jungs eigentlich gar nicht, denn sie steigen in dieser Woche von der 6 auf die 4. Und ihr müsst dran denken, heute Abend könnt ihr wieder für unsere neuen Platzierungen und natürlich auch für unsere wundervollen Neuansteiger abstimmen auf campuscharts.de. Kommen wir zu unserer letzten Neuvorstellung heute. Und die verspricht mal wieder gute Musik aus Großbritannien. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von britischer Musik. Ja, das verspricht auch Breton mit ihrer Single 50 Minutes. Das ist eine fünfköpfige Band aus London und die vermischen halt so Pop, Elektronik und Indie-Elemente. Also irgendwie alles zusammen. Klingt aber eigentlich richtig gut. Hört euch selbst an, Breton mit 50 Minutes. Alive, whatever happens, you will know. It's everything you're taught, it was thought, it was for alone, alive, alive. If nothing happened then it won't. They tell you it's a healthy sign, a healthy sign, a healthy sign, alive. The scene is back for time, the cracks return, return, return. Saves you asking them again. The scene is back, return, the cracks return. Breton mit 50 Minutes. Und das Album der Jungs heißt übrigens War Room Stories. Da habe ich auch vorhin schon mal reingehört und es hat mir richtig gut gefallen. Also abstimmen bei den Campus Charts und vielleicht auch das Album zulegen, wenn es euch gut gefallen hat. Campus Charts. Die Neuvorstellungen. Breton mit 50 Minutes. Digitalism mit Wolves. Think und Looking Too Closely. Fujiya und Miyagi, Acid to My Alkaline. John Hopkins featuring Lulu James mit We Disappear. M185 mit Soon, Sylvan Esso mit Play It Right und Thomas Barfor mit Busy Baby. 4 Neuvorstellungen haben wir euch gespielt, 8 waren es jetzt insgesamt und ihr könnt ab heute Abend für alle abstimmen. Ja, und auf unserem Campus-Schatztreppchen befindet sich jemand, der einen echt großen Sprung zurückgelegt hat, und zwar ist das Conor Obis mit Hundreds of Ways. Von der 9 auf die 3 ist er in dieser Woche gesprungen, habe ich ja schon gesagt. Dafür kann man auch einfach kein anderes Wort für finden. Ja, und er hat mittlerweile schon sein 6. Soloalbum rausgebracht. Das ist echt eine ganze Menge. Und das heißt Upside Down Mountain. Und eigentlich war er durchweg bekannt für sehr melancholische und traurige Musik. Aber ich glaube, Hundreds of Ways verspricht echt so ein bisschen Besserung und auch gute Laune, auch bei Conor Obis. Wir hören jetzt mal rein, unser Platz 3, Conor Obis mit Hundreds of Ways. 3. What a thing to be a witness to the sunshine. What a dream to just be walking on the ground. What a time to live among the ashen remnants of our love that came before, and I'm still looking for that now. It took centuries to build these twisted cities. It took seconds to reduce them down to dust. And all the tour guide could say was, take your pictures, folks, it's late. Try your best, please, to remember what was done. Don't look so forlorn. Don't you look so scared. Don't get so upset. This world was never fair. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways. Now you just find one. I used to think that time was of the essence. Now I just wish I could get some sleep. All this strange parade of sounds the city makes when I lie down. Little explosions that set fire to my dreams. Sometimes I get mistaken for this actor, and I guess that I can see it from the side. Maybe no one really seems to be the person that they mean to be. I hope I am forgotten when I die. Don't contradict me, don't make me cross the line. If you feel threatened, it's only 'cause I might. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. Yes, there are hundreds of ways, so you best find one. We ramble on and on. I stole all the rhinestones out of Carolina, sold them out in Bakersfield for cash. The band shell got a band sound like an arcade in Japan. Blew all my quarters trying to get that feeling back. nine-inch sucker can turn boredom into violence. A sociopath riding on a bus. And his irises are black from his novelty contacts. He looks around but he can't see the rest of us. In my sunglasses, don't mind the blinding light. Yeah, it's getting dark, bro, but I've always loved the night. But there are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds of ways to get through the day. There are hundreds and hundreds and hundreds of ways to get through the day. Just find one. Kona Obis scheint nicht mehr so traurig zu sein. Das klingt auf jeden Fall ganz positiv, seine Single Hundreds of Ways. Und wahrscheinlich habt ihr ihn deswegen auch auf die 3 gewählt. Ich habe mich letzte Woche echt so gefreut, dass The Black Keys mit Fever auf Platz 1 geschossen sind. Und jetzt nach einer Woche sind sie schon wieder auf der 2. Na toll, aber immer noch gut. Und ich werde es jetzt genießen, wenn wir The Black Keys mit Fever hören. 2. Fever. The Black Keys müssen nach nur einer Woche schon wieder ihr Campus-Charts-Krönchen abgeben. Und an wen? Das erfahrt ihr gleich nach dem Schnelldurchlauf. Campus-Charts, der Schnelldurchlauf. Auf der 11 Royxop und Robin mit Do It Again. Auf der 10 The Endless mit Hotel. Auf der 9 Jack White mit Lazaretto. Auf der 8 Future Islands mit Spirit. Auf der 7 The Pains of Being Pure at Heart mit Eurydice. Auf der 6 Kishibashi mit Philosophizing It, Chemicalize With It. Auf der 5 Wild Beasts mit A Simple Beautiful Truth. Auf der 4 Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen mit Das Unglück bin ich. Auf der 3 Conor Oberst mit Hundreds of Ways. Und auf der 2 gerade gehört The Black Keys mit Fever. Ja, wer hat denn jetzt den Black Keys, das Campus-Charts-Krönchen geklaut? Ja, es waren mal wieder The Notwist. Sie verdrängen unseren Platz 1 auf die 2 und steigen selber von der 2 auf die 1. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ne? Auf jeden Fall sind sie von der 2 auf die 1 gestiegen. Und ich merke schon, euch gefallen die Jungs aus Oberbayern, denn die Single Kong von The Notwist war ja auch schon wirklich sehr erfolgreich. Bevor wir sie hören, möchte ich mich verabschieden. Hier geht es nämlich gleich weiter mit dem Zoom Pop. Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Abend und werde meinen Feierabend vielleicht auch noch wie ein paar andere Campus-Südler hier draußen auf der Wiese verbringen. Mein Name ist Nadine Klein und sendeverantwortlich ist Robin Rottmann. Und jetzt gibt's unsere Nummer 1, The Notwist mit Run, Run, Run. 1. Run, run, run till the alley comes. Run, run, run, the year runs on and all is done. Run, run, run till the alley comes. The year runs on. Run, run, run till the alley comes and all is done. Silence is on.